es läuft es Burschen Interviews. Wie kommt es eigentlich, dass einer, dessen Kopf so aussieht, als habe man einer talrasierten Kiwi eine hässliche Brille gemalt, solchen Einfluss auf die Friesen seiner Gäste hat? Rainer hatte sich extra die Fusseln an den Kopf geklebt und der Leifelsbursche war sogar beim Friseur, um sich die schütteren Resthaar nochmal zu blondieren. Sieht natürlich trotzdem akkurat so aus wie einer, der man besser beim Radio geblieben wäre. Und glänzt sofort durch geballte Kompetenz. Cybermobbing ist ja sowas von aktuell, 12-Jährige sind betroffen. Sind sie nicht, du dumme Sau. Denn Mobbing gibt es nur am Arbeitsplatz, du dumme Sau. Und was dem Drachenlord widerfährt, ist weder Kübenobbing, noch hat es was mit dem zu tun, was deinen missratenen Kindern blüht. Die Leute, die reine Eier an den Kopf werfen, sind wohl kaum dieselben, die dem kleinen Mal des Sören Leifels den Kopf in die Mötchentoilette stecken werden. Du dumme Sau. Als nächstes will der Leifelsbursche zur Schanze gepilgert sein, um dort live über Cybermobbing zu berichten. Das muss ja wirklich sehr, sehr schwer sein. Also nochmal, Cybermobbing ist Mobbing, das im Internet stattfindet. Im Internet und nicht im Albtraumhaus hinter den sieben Bergen, du dumme Sau. Ein weiterer Begriff, dessen richtige Bedeutung sich dem offenbar sehr überschaubaren Kenntnisstand des führend geschädigten Leifels entzieht, ist falsche Tatsachenbehauptung. Die hätte er nämlich gern richtig gestellt gewusst und war sehr enttäuscht darüber, dass das nicht passiert ist. Den Kiwikop kannst du aber nicht dafür zur Rechenschaft ziehen, wenn der Interviewpartner irgendwas sagt, was nicht den Tatsachen entspricht, du dumme Sau. Der kann dann höchstens eine Gegendarstellung veröffentlichen, sagt er sogar selbst. Und wenn der Interviewpartner behauptet, dass Leifels lügt wie gedruckt, kann ich auch keine Tatsache feststellen, indem ich den Leifels nachher frage, ob er tatsächlich lügt, du dumme Sau. Das geht schon nach den uralten Gesetzen der Logik nicht. Schon mal was von Epimenides gehört? Natürlich nicht, du dumme Sau. Stattdessen beklagt er sich mit Pipi in den Augen darüber, dass ihm durch Rainers Aussagen ein Schaden entstanden sei. Rollo, alle, was für ein dummes Opfer. Für den Schaden, der durch seine rücksichtslose Rabialreportage an der Schanze entstanden ist, will er natürlich keine Verantwortung übernehmen. Das sind die dummen Bauerntullis vor Ort natürlich selber schuld, und die Dorfpolizei, das sind jetzt Adler auch alles Heide. Innerhalb eines Monats hat der Knallkopf aus dem Rheinland also zwei grundverschiedene Spasten am Start, die beide das Internet nicht verstanden haben und dafür die Lolizei von Emskirchen verantwortlich machen wollen. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Der Leifelsbursche bemerkt langsam, dass das Gespräch ihm mit Karako entgleitet, seine Berichterstattung über die Inzest-Community hinter den sieben Bergen und seine Teilnahme am Hitlerfest vor Ort lassen ihn jetzt nicht so gut dastehen. Zeit für a wenig Wertschusseling. Immerhin hat er auch schon über Rechtsextreme berichtet und über Salafisten, und zwar ganz viel. Und das war doch nicht so schlecht, oder? Oder? Und weil das Eigenlob noch nicht genug zur Decke stinkt, muss er gleich noch eins draufsetzen, das Drachenlord-Thema, das hat er ja auch ganz allein gepachtet. Da hat vor ihm noch niemand ne Reportage oder nen Bericht gemacht, zumindest nicht, hastige Einwand seinerseits, in den klassischen Medien. Leifels, du dumme Sau, jetzt ist Krieg. Was du da an der 17.00 Marke abziehst, das ist absichtliche Provokation. Und zwar gegen mich. Meine Reportage über den Drachenlord, was ist denn bloß mit Rainer los? Benutzt das klassischste aller Medien, die Schriftsprache, und ist sogar älter als deine erste Drachendoku. Du dumme Sau. Das ist eine falsche Tatsachenbehauptung, du dumme Sau, und wenn du das nicht sofort per Gegendarstellung korrigierst, dich bei mir entschuldigst und dabei von einem Kaktus ficken lässt, dann verklage ich dich. Bis jetzt gibt es zwei Geschichten und die hab ich beide gemacht, so der Leifelsbursche. Es erhärtet sich der Verdacht, dass der Leifelsbursche vielleicht einfach nicht lesen kann und deswegen die vielen reine Geschichten nicht kennt. Zwei Geschichten? Ja scheiß doch rein, du dumme Sau, ich schreibe zwei reine Geschichten pro Woche. Das selbstgefällige Grinsen, das sich nach dieser falschen Tatsachenbehauptung auf Leifels Gesicht breit macht, möchte man ihm mit einer Dachlatze wegwischen. Rollo, alle, Streifi, jetzt sag doch auch mal was dazu, Gott wär domme. Der meint doch dich genauso. Immerhin bist du ganz allein die ganz vielen Heider, mit denen der Leifelsbursche geschrieben hat, die ihm Einblicke in die Hintergründe der Szene gewährt haben, aber dann nicht wollten, dass er über sie berichtet. Ja, du ganz allein. Oder hat hier noch jemand Post vom Leifelsburschen gekriegt? Leifelsbursche, der von jetzt an einfach Lügen Leifels heißen kann. Denn jetzt lässt er die Bombe platzen. Von irgendeinem, der irgendwas mit Medienspasten bei Eitel Sonnenschein, Nieler Kirchweg 128 in 507.338 Köln, keine Gefangenen, hat der Lügenlifes sich reines Adresse ergaunert, vermutlich im Austausch gegen irgendwelche ehrlosen sodomitischen Schweinereien, und mit dem 1-Interview vereinbart, nur um natürlich schon vorher an der Schanze aufzutauchen, weil er sich mit den Nachbarn verabredet hatte, ach so, deshalb waren die so überrascht, den Kaschbakob mit dem Presseausweis zu sehen. Und so seltsam und abwegig das jetzt auch klingen mag, reines Version der Dinge entspricht den Tatsachen. Rollo, alle, dass man das nochmal erleben darf. Rainer sagt, der Lügenlifes sei schon vor dem vereinbarten Termin an der Schanze gewesen und habe Radau gemacht und jetzt im Interview gibt der Lügenlifes zu, dass es genauso gelaufen sei. Was die Inzestbauern am schaurigen Berg von Ortsfremden halten, die da, natürlich ganz zufällig, haha, durch ihr sehr kleines Dorf stolzieren, ist wohlbekannt und hätte auch dem Lügenlifes sehr wohlbekannt sein können. Sind schon ganz andere für wenige im Heider-Ordner gelandet, du dumme Sau. Wenn man halt immer nur windelweichen, emotionsgeprägten Meinungsjournalismus betrieben hat, dann hält man Recherche halt für einen französischen Cognac oder den Namen des Königs von Guana oder was weiß ich was und dann kann es einem natürlich passieren, dass man zur Schanze pilgert, um eine windelweiche, emotionsgeprägte Story darüber zu machen, wie irgendwelche finsteren Heide unter dem Deckmantel der, gefälligst in Misskredit zu bringenden, das ist Funk hier, Gott wär domme, Meinungsfreiheit einen armen Willi fertig machen. Wenn man dann vor Ort feststellt, dass diese Story nur unter allergrößter Verbiegung der Faktenlage in den Kasten zu eigen wäre, aber Tonmann, Kameramann, Beleuchter und der verantwortliche Entscheidungsträger jetzt schon vor Ort sind und gewaltig Spesen und Personalkosten verknuspet haben, dann muss man halt irgendwas abdrehen. Also erzeugt man schnell noch Material, das den Rainer so richtig schlecht aussehen lässt, indem man ihn einfach gnadenlos vorführt. Wenn man dann später dafür als Heider bezichtigt wird, spielt man den Aufgebrachten. Was könnte da schief gehen? Nunmehr fühlt der näselnde Rheinländer sich bemüßigt, sein Gegenüber mal a wenig auf den Proppen zu setzen und wird prompt mit neuen haltlosen Lügen belohnt. Was tut man, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommen will? Na, man droht ihm mit dem Anwalt. So macht man das jedenfalls, wenn man eine dumme Sau ist, der ein Witzbold die Boysten blondiert hat und deren Schweinerüssel in der zweiten Hälfte dieser öffentlichen Deklassierung mählich anfängt zu glänzen wie Katzengold. Liegt aber natürlich nicht daran, dass er vor lauter Drumherum mal Viren ins Schwitzen gerät. Lügenlifes duckt sich doch nicht weg, oh nein. Liebe behauptet er zum dritten Mal, dass es die Aufgabe eines Journalisten sei, den Wahrheitsgehalt der Aussagen in einem Interview zu überprüfen, weil er den Unterschied zwischen einer Reportage und einem Interview nicht kennt, die dumme Sau und auch den zwischen unserem Rainer und einem Politiker nicht. Was für eine dumme Sau. Dann will Lügenlifes einen Mechanismus auslösen, indem er auf eine Tweet reagiert, weil er wohl auch nicht so richtig weiß, was auslösen eigentlich bedeutet, die dumme Sau. Und weil es wohl höchste Zeit ist, zurückzurudern und einfach quer durch die Bank zu beteuern, dass niemand die Absicht habe, eine Anklagewelle über Sift-Twitter hinwegrollen zu lassen und sich wohl auch kein Anwalt dazu bereit findet, nur weil ein lauchiger, blondierter Möchtegern-Journalist sich von ein paar Dutzend Leuten in seine unbändigen Eitelkeit gekränkt und seine steindumme Borniertheit offengelegt sieht. Und nein, du dumme Sau, aufmerksam geworden ist niemand auf dich wegen deiner Anwaltsordnung, sondern wegen deiner steindummen Angedere mit dem Presseausweis und insgesamt dem krachenden Lärm, mit dem du deine Tränendrüsen-Doku vor die Schanzenwand gefahren hast, du dumme Sau. Dass Lügenlifes zum Opfer wird, soll natürlich Zufall sein. Er hat ja schließlich nichts gemacht. Genau wie Rainer. Da ist ja auch nur ein dummes Video, das nur minutenlang auf seinem Kanal zu sehen war, schuld daran, dass er auch nach Jahren noch gehatet wird. Dass Lügenlifes nach dem Scheitern seiner Doku nichts Besseres zu tun hatte, als sich im Treppenhaus der Sendezentrale nochmal per Flug an die Heider zu wenden und doldreiste Frechheiten zu erzählen, hat er wohl auch vergessen, die dumme Sau. Insgesamt ist sein Status ungefähr der von Schläuchibabi, beide tragen auch im Alltag Clowns-Make-up, beide versuchen sich aus sehr offensichtlich egoistischen Beweggründen an Rainer Rahn zu flanschen, beide lassen den dicken, fetten Pfannkuchen in dem Glauben, sie meinten es gut mit ihm, beiden ist der Fettsack letztlich bestenfalls egal und eigentlich ekeln sie sich vor ihm. Und beide haben einen nur rudimentären Penis, den keiner sehen will. Immerhin hat Schläuchibabi ihren Fehler eingesehen, eine pflichtschuldige Entschuldigung rausgetan und sich gelöscht. Lügenlifes will eine genauso erbärmliche Episode als weiteren Meilenstein seiner journalistischen Karriere abgefeiert sehen, die dumme Sau. Und der rheinische Klüterkorb soll die Plattform abgeben, auf der Lügenlifes dem Amateurkollegen ein wenig ins Gewissen reden und gleichzeitig auf seine zahlreichen Verdienste hinweisen kann. Nach nunmehr 40 Minuten will das irgendwie nicht zurecht gelingen, weshalb der dummen Sau der Schweineschweiß vom Rüssel rinnt. Zuletzt will der Lügenlallflüstern für seinen Rotz allen Ernstes noch gelobt werden. Kannst du dir echt nicht ausdenken, was fandest du gut, was fandest du nicht so gut, komplett mit himmelschreiend falschen Präteritum, ganz wie Lügenlallflüstern noch kennt aus seliger Baumschulzeit, die dumme Sau. Und zittert dann vor Nervosität am ganzen windschiefen Leib, bis der Rheinland-Lavierer sich zu der Aussage durchringt, dass die Rückkehr zur Schanze ein scheiß Idee war. Ah, aber da hat der Lügenleifels den Drachen doch konfrontiert. Ganz recht, konfrontiert, sagt er, der alte Heide. Und die Brillenschlange soll sich gefälligst nicht mit so kleinteiligen Kritiken aufhalten, sondern endlich sagen, was für tolle Arbeit der Lügenleifels gemacht hat und wie ihm die ganze Sache doch im Großen und Ganzen toll und lobenswert vorkommt. Aber Pustekuchen. Wenigstens so viel sei dem Kluterkop zugute gehalten, dass er kein versöhnliches Allgemeinplätzchen serviert, sondern stattdessen dem Lügenleifels erklärt, wie Informationsschutz richtig geht und dass sein Namensausgepiepse lächerliches Wertschuhsignaling ist. Aber man muss doch wissen, wo die Geschichte spielt. Ein kleines Dorf in Mittelfranken, wie wär's damit, Leifels, du dumme Sau? Rollo, alle, dieser Kommentar entsteht absatzweise bei der Erstbetrachtung des Videos. Also echt jetzt, ohne Spaß. Und bei 44.24 kommt der Lügenleifels nun wirklich und wahrhaft sich mit der Aufforderung heraus, man möge sein Machwerk jetzt zum Abschluss des Interviews doch bitte mal loben. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Also so war's von frech, du dumme Sau. Schlusswort, weiteren Blödsinn über Cybermobbing. Ganz spannend. Fazit, man muss die Meinungsfreiheit beschneiden, denn es geht hier um die Kinder. Kann denn mal einer an die Kinder denken? Ganz zuletzt lässt der Lügenleifels nochmal tief blicken, weil er schon in der Schule gemobbt wurde, kommt er von dem Thema einfach nicht mehr weg. Da hat er einen Knacks gekriegt und deshalb ist er jetzt quasi der Rächer der Gemobbten. Indem er einen fetten Sonderschüler, der am Rande des Existenzminimums in einer Ruine haust, bis aufs Blut biesackt, weil der sich nicht vor den Leifelskarren spannen lässt. Was für eine utopisch dumme Sau. Und weil der Lügenleifels das Opfersein so verinnerlicht hat, betont er zum Schluss nochmal, dass Rainer, unser dicker, fetter Pfannkuchen, minus ihm eine Schaden verursacht habe und dass das gar nicht witzig sei. Unser Qualmann hat also tatsächlich nach langer Suche einen gefunden, der sich von ihm, dem Sonderschüler, vorführen lässt. Meine Herren, wie haben Sie gefunden, die dümmste Sau im deutschen Netz? Nur schade, dass sie einen nahezu zwingt, für Rainer Partei zu ergreifen.